Das Ampellicht wechselt, die Autokolonne hält. Mercianna läuft mit ihrem Fensterwischer und ihrem Lappen auf einen grauen Volvo zu. Der Fahrer drinnen schüttelt den Kopf, aber Mercianna wischt trotzdem mit der nassen Schwammseite über die Windschutzscheibe, zieht mit der Gummileiste ab. Läuft auf die andere Seite, dasselbe noch einmal, poliert mit dem Lappen nach, wieder zurück, poliert noch die andere Hälfte der Scheibe. Das alles in 15 Sekunden. Sie legt den Kopf schief, schaut den Fahrer fragend an und hält die Hand auf. Der Fahrer schüttelt den Kopf, dann schaut er nur mehr geradeaus. Mercianna klopft auf die Scheibe, man muss hartnäckig sein. Vielleicht drückt er ja doch noch was heraus und einen zweiten Wagen kann sie nicht mehr machen, bevor es grün wird. »Na komm, sei nicht so«, sagt sie mit den Augen. Sie hebt die Hand ein bisschen höher und nickt aufmunternd, lächelt ein bisschen. Der Mann im Volvo seufzt, steckt die Hand in die Tasche. »Na endlich!« Da wechselt das Licht, der Mann zuckt die Achseln, legt den Gang ein und fährt los. Mercianna springt zurück, hockt sich an den Straßenrand zu ihrem Bruder Ahmed und vergisst das Ganze. Es ist heiß. Drückend heiß. Gestern hat es geregnet und sie ist den ganzen Tag im Haus gesessen und hat gefroren und sich gelangweilt. Gerade wenn es regnet, ist das Fernsehbild so schlecht, dass man fast nichts erkennen kann. Das ist, weil sie so eine alte Satellitenschüssel haben. Sie ist lieber draußen auf der Straße, da kann sie wenigstens was verdienen. Die Ampel wechselt und die Kolonne hält wieder an. Die beiden Kinder springen auf. Es ist kein schöner großer Wagen unter den Autos, die vor der Kreuzung stehen, kein Ausländer, kein Tourist, keine Frau. Mercianna steuert den vordersten Wagen an, einen alten, klapprigen Sastava. Der Fahrer hat das Fenster offen, sein Radio dröhnt. »Hau ab, Zigeunermöse!« Am zweiten Wagen ist schon Ahmed zugange. Sie läuft nach hinten zum dritten. Auch das ist so eine rostige Klapperkiste, ein Lader. Die Windschutzscheibe ist verstaubt und mit Insektenleichen verklebt. »Mach schnell, Mädel«, schreit der Fahrer. Sie wischt und schabt und poliert. Mist, es wird gelb. Der Fahrer legt den Gang ein. Aber er reicht ihr doch noch eine 5-Denner-Münze hinaus, während er schon losfährt. 5 Denner, das ist schon gut. Manche geben auch nur 1 Denner oder 2. Wenn Sie und damit heute 200 Denner schaffen, dann können Sie 1 Kilo Tomaten kaufen, ein paar Brote und 2, 3 Eier. Und wenn Sie noch mehr schaffen, dann werden Sie sich jedes noch ein Eis um 10 Denner kaufen. Hühnerfleischwürste wären auch nicht schlecht. Geld jedenfalls, Geld wird sie nicht nach Hause bringen. Das würde Mama nur ausgeben für das Zeug, das sie zum Vergessen braucht. Es ist schlecht, wenn man teures Zeug braucht, um vergessen zu können. Mercianna braucht kein Zeug, sie kann gut vergessen. Den grauen Volvo hat sie schon vergessen. Was der Mann im Sastava gesagt hat, hat sie schon vergessen. Ahmed kann nicht vergessen. Ahmed wird immer gleich wütend. Wütend, wenn einer wegfährt, ohne etwas zu geben. Wütend, wenn ihn einer beschimpft. Mercianna hat Angst um Ahmed. Ahmed ist 2 Jahre jünger als sie, er ist erst 10, er versteht noch nicht so viel. Sie hat Angst, dass er auch einmal anfängt, irgendein Zeug zu nehmen, um zu vergessen. Sie muss ihm unbedingt beibringen, wie man ohne irgendein Zeug vergessen kann. Man starrt einfach das Nächstbeste an, was vor einem ist. Den Boden oder eine Wand oder den Fernsehschirm. Nur ganz fest auf diese eine Sache schauen und nichts anderes in den Kopf hineinlassen. So kann man sogar den Hunger vergessen oder Blasen an den Füßen von den Gummisandalen oder eine Ohrfeige von der Mama. Ahmed schreit immer gleich. Oder er spuckt, oder er schlägt, oder er tritt. Aber davon geht es ihm nicht besser. Denn hinterher weint er. Und dann verkriecht er sich irgendwo und grübelt. Und grübeln ist ganz schlecht. Wenn man die Gedanken erst einmal in den Kopf hineinlässt, wird man sie nicht mehr los. Und dann will man vielleicht irgendein Zeug nehmen, damit man sie los wird. Die Ampel wechselt. Ahmed schießt. Bam! Ahmed schießt. Bam! Ahmed schießt. Bam! Pam, pam, pam! Ahmed schießt. Mercianna hat ihm 30 Denner gegeben von dem, was sie verdient haben. Für 30 Denner kann er eine ganze Stunde Xbox spielen. Er hockt in der hintersten Ecke auf der letzten der rohen Holzbänke im Internetcafé, die Kopfhörer über den Ohren, kriecht fast hinein in den Bildschirm. Sein Fuß zuckt nervös, auf seiner Stirn steht Schweiß. Er hört nicht das Geplauder der Leute, die mit ihren Angehörigen in Belgien oder Italien skypen. Er hört nur das Grollen der Angreifer und die Einschläge seiner Geschosse und die Schreie der Getroffenen. Ahmed schießt, bam, und sprengt, bam, und zerfetzt, bam, und zerreißt, bam, und durchbohrt und zermalmt und zerstört, bam, und verbrennt und zerstampft und vernichtet. 30 Denner ist viel. Um 30 Denner kann man eine Busfahrkarte kaufen und es bleiben noch 5 Denner übrig. Um 30 Denner kann man 3 Brote kaufen oder ein halbes Kilo Tomaten oder ein Sandwich gefüllt mit Pleskawitz und Pommes und Ketchup. Aber Mersiana gönnt Ahmed die 30 Denner. Sie mag diese Spiele nicht, aber für Ahmed bedeuten sie, dass er eine Stunde lang vergessen kann. Und es ist besser, er vergisst vor dem Bildschirm, als wenn er irgendein Zeug nehmen würde. Mersiana hat ihn schon einmal beim Kleberschnüffeln erwischt. Er hat geweint und versprochen, dass er es nie mehr tun wird. Mersiana liebt Ahmed, aber er ist eben noch klein. Liatife, Liatife! Mersiana fliegt mit ausgebreiteten Armen auf die stämmige Frau in Jeans zu. In ihren Händen schlenkern die Plastikbeutel mit den paar Lebensmitteln, die sie eingekauft hat. Hallo, lange nicht gesehen. Was machst du? Mersiana zuckt die Schultern. Was ist los? Gehst du in die Schule? Mersiana senkt den Kopf. Es ist ein Jammer mit dir, so ein gescheites Mädel. Aber weißt du was? Kennst du den Miris Frisiersalon? Ganz am Ende von der Hauptstraße? Pass auf. Zuerst kommt der Damenfrisiersalon Reni. Dann die Autowaschanlage. Dann ist da dieser Platz, wo sie den Kies und den Zement verkaufen. Dann ein Internetcafé. Und dann kommt der Frisiersalon von Recep. Miris heißt er. Da, wo immer die Pferdewagen stehen. Und neben dem Frisiersalon, da ist so ein kleiner Raum und da fangen wir ein neues Jugendzentrum an. Und Moarem macht dort wieder einen Tanzkurs. Morgen um 2. Später könnt ihr auch wieder Aufgaben machen, aber jetzt gibt's einmal Tanzkurs. Kommst du? Mersiana nickt. Liati verdrückt sie kurz an sich. Wir sehen uns. Mersiana bleibt mit hängenden Armen auf der Straße stehen. Als das Caritas-Jugendzentrum im Winter geschlossen worden ist, hat sie es ganz schnell vergessen. Darum hat es ihr auch nicht gefehlt. Jetzt spürt sie, wie sehr es ihr fehlt. Jetzt spürt sie, dass sie die ganze Zeit böse auf Liatife gewesen ist. Sie spürt, Liatife will nichts mehr wissen von mir. Sie spürt, wer kümmert sich jetzt um mich? Alles, was sie die ganze Zeit nicht gespürt hat, spürt sie jetzt, wo Liatife wiedergekommen ist. Auf einmal weiß sie, wie traurig sie die ganze Zeit gewesen ist. Liatife hat es damals versucht zu erklären, dass da Leute in Deutschland sind, die immer das Geld für das Jugendzentrum gegeben haben, dass diese Leute dieses Geld jetzt für etwas anderes brauchen, um anderswo anderen Leuten zu helfen. Aber das hat Mersiana nicht interessiert. Das hat sie nicht wissen wollen. Das Jugendzentrum wird geschlossen und Liatife geht weg. Nur das hat sie gehört. Und Liatife hat versprochen, dass sie wiederkommt. Aber darauf hat sich Mersiana nicht verlassen wollen. Mersiana hat gelernt, dass man auf nichts hoffen soll. Nicht darauf, dass Mama mit dem Zeug aufhört, nicht darauf, dass Papa wiederkommt, nicht darauf, dass Großmutters Herz wieder gesund wird. Nein, es ist besser, man wartet nicht auf Leute, die weggegangen sind. Aber Liatife ist weggegangen und ist wiedergekommen. Liatife ist wiedergekommen. Liatife ist eine gute Frau, sagt Großmutter, egal, was manche Leute sagen. Eine Romni rennt nicht in kurzen Hosen herum. Eine Romni spielt nicht Fußball, egal. Von mir aus soll sie Fußball gespielt haben, das ist lange her. Ohne sie würde ich gar nicht mehr leben, weißt du das? Ohne sie hätten wir keine Papiere, keine Krankenkasse, keine Stütze. Ach ja, das ist dein Leben, das ist dein Leben. Großmutter in ihrem langen Rock beugt sich langsam bis zum Boden hinunter, ohne die Knie abzuwinkeln, und fährt mit dem winzigen Teppichroller auf dem Boden hin und her, um die Asche aufzukehren, die von Mamas Zigarette gefallen ist. 20 Jahre hat dein Großvater in der Aluminiumfabrik gearbeitet. 20 Jahre. Und dann ist Tito gestorben und es hat kein Jugoslawien mehr gegeben und sie haben die Fabrik geschlossen. Und Großvater war ohne Arbeit. Das Herz hat es ihm gebrochen. Gesoffen und uns geschlagen hat er, brummt Mama. Solange er Arbeit gehabt hat, hat er nie getrunken. Erst als kein Jugoslawien mehr da war und kein Tito, da hat er angefangen zu trinken. Und dann ist er krank geworden und sollte ins Spital kommen. Und das Spital hat ihn nicht genommen. Warum haben Sie ihn nicht genommen? Weil er keine Krankenkasse gehabt hat, haben Sie gesagt. Und warum hat er keine Krankenkasse gehabt? Weil er kein mazedonischer Bürger ist, haben Sie gesagt. Aber wir haben doch 20 Jahre hier gelebt, er hat doch 20 Jahre hier gearbeitet. Ja, aber er ist in Bosnien geboren und ich auch, haben Sie gesagt. Aber das war doch auch Jugoslawien damals, wir sind doch nicht aus dem Ausland hierher gekommen. Siehst du, und da hat uns Ljatifa geholfen. Die hat ein Büro aufgemacht damals, und das war für uns Roma, und da hat man hingehen können zu Ljatifa, und sie hat gesagt, da musst du hingehen und dir diesen Stempel holen, und dann gehst du dorthin mit diesem Papier, und dann kommst du daher mit jenem Dokument, und so haben wir die Papiere bekommen und sind mazedonische Bürger geworden. Großmutter rührt in der Pfanne auf dem Elektrokocher, der auf einer Bierkiste steht. Die Wurststücke sind leicht angebräunt. Sie richtet sich auf, holt die 2 Eier, die Mersiana gebracht hat, bückt sich zur Pfanne hinunter und schlägt die Eier auf. Ljatifa ist eine gute Frau. Ohne sie hätten wir keine Krankenkasse und ich wäre nicht operiert worden. Ich wäre gar nicht mehr hier. Und warum hat sie mir helfen können? Weil sie studiert hat. Roma sollen in die Schule gehen, sagt sie. Roma sollen studieren, sagt sie. Und das stimmt. Dein Großvater, der war Meister, der hat Fachschule gehabt. Er hat immer alles für mich gelesen, alles für mich unterschrieben. Aber jetzt, wo er nicht mehr da ist, was mache ich jetzt? Hast du die Stütze bekommen? Fragt Mama. Ich brauche 300 Denner. 300 Denner, 300 Denner, wo soll ich 300 Denner hernehmen? Ich habe schon 2 Monate die Stütze nicht bekommen. In der ganzen Straße hat noch niemand die Stütze bekommen, wer weiß, wie lange es wieder dauert. Und wofür brauchst du 300 Denner, bitteschön? »Ich brauch sie eben«, brummt Mama und rollt sich auf dem Sofa zusammen. »Lass mich in Ruhe.« »Du willst nur wieder dieses dreckige Zeug kaufen, das du dir spritzt. Glaubst du, ich weiß das nicht?« »Was für ein Leben ist das, was für ein Leben!« »Und wer hat dir das beigebracht?« »Nie hätte ich dir erlauben sollen, diesen Tefik zu heiraten. Wir sind Kovaci, habe ich gesagt. Heirate einen Kovac. Eine Kovaczka heiratet keinen Jambas. Kovaci sind alle ehrlich.« Schmiede waren das, und dann Metallarbeiter, Mechaniker, gebildete Roma. Ljatifa ist auch eine Kovaczka, Familie Toci aus Gostivar. Wir haben einen Großonkel, der hat eine Toci aus Gostivar geheiratet. Großmutter verliert sich in der Familiengeschichte. Sie gießt ein bisschen Öl auf die Tomaten, die Mersiana kleingeschnitten hat. Sie tut etwas Ei und Wurst und etwas Tomatensalat auf einen Teller und stellt ihn beiseite für Ahmet. Dann stellt sie die Pfanne und die Schüssel mit den Tomaten auf das niedrige Tischchen. Mersiana ist hungrig, aber sie bemüht sich nicht zu viel zu essen. Sie weiß, Großmutter wird nur das essen, was übrig bleibt. Mama wendet sich ab. Ich hab keinen Hunger. Iss etwas, Kind. Schau, wie mager du bist. Dieses Zeug macht dich ganz krank. Lass mich in Frieden, ich kann nicht. Iss wenigstens Salat, ohne Essen kann der Mensch nicht leben. Mama steht stumm vom Sofa auf, schlurft zur Tür und schlüpft unsicher in ihre Gummilatschen. Mersiana weiß, wo sie jetzt hin will. Sie läuft zur Tür und umarmt Mama. Geh nicht weg, Mama, bleib da. Mama schüttelt den Kopf. Sie packt Mersiana an den Schultern und schiebt sie weg. Komm, Mama, wir schauen uns was im Fernsehen an. Bleib da, bitte. Warum ist Ahmet nicht da? Zu zweit könnten sie Mama vielleicht zurückhalten. Mama ist nicht sehr stark. Aber Ahmet schießt noch immer seine Feinde ab. Wenn er sein Geld verbraucht hat, dann steht er oft noch stundenlang hinter einem, der spielt, starrt auf dem Bildschirm und schießt im Kopf weiter auf die Feinde. Mama schlurft die Gasse entlang. Mersiana geht neben ihr her. Sie wird einfach immer bei Mama bleiben, dann wird Mama sich vielleicht schämen. Dann wird sie vielleicht das Zeug nicht nehmen, weil sie nicht will, dass Mersiana zusieht. Jeder in der Gasse weiß, was mit Mama los ist. Mersiana schämt sich, aber sie geht weiter neben Mama und redet auf sie ein. Vielleicht kann sie sie ablenken, auf andere Gedanken bringen. Wenn Ljatifa wieder ein Jugendzentrum aufmacht, dann teilen sie vielleicht wieder Hefte und Bleistifte aus. Wenn ich Hefte habe, dann kann ich Hausaufgaben machen. Dann gehe ich wieder in die Schule, weißt du? Willst du nicht, dass ich in die Schule gehe? Ich möchte gerne Lehrerin werden. Ljatifa sagt, Mädchen sollen erst etwas lernen und dann erst heiraten. Großmutter sagt das auch. Ich bin gut in Mathematik. Ich kann ein Dreieck ausrechnen und einen Würfel. In Englisch bin ich auch nicht schlecht. I like my dog. My dog's name is Rover. Rover is a good dog. He can do tricks. Ich kann sicher alles nachholen, was ich versäumt habe. Und Ahmed muss auch wieder in die Schule gehen. Liatif hat immer gesagt, er ist sehr begabt, aber er hat keine Geduld. Und das stimmt. Er wird immer gleich zornig, wenn er etwas nicht zusammenbringt. Mama hört nicht zu. Sie bückt sich vor einem geparkten Auto, schaut in den Seitenspiegel und richtet sich die Haare. Sie nimmt einen Lippenstift aus der Tasche ihrer Jeans und zieht sich die Lippen nach. Dann schlurft sie weiter. »Geh nach Hause, Kind«, murmelt sie, »so geh doch schon.« »Ich bleib bei dir«, sagt Mersiana trotzig. »Verschwinde«, sagt Mama. Ein Typ kommt von der anderen Straßenseite mit demselben schlurfenden Gang, den Mama hat. Mersiana kennt ihn. Er heißt Amir. Er ist noch ein junger Bursche, er ist viel jünger als Mama, vielleicht 18 oder so. Er hängt sich bei Mama ein, ohne was zu sagen. »Hast du was?«, sagt Mama. »Ich hab blaue«, sagt Amir. Mama zuckt die Schultern. »Verschwinde jetzt«, sagt sie zu Mersiana. »Hau ab«, sagt Amir. Mersiana bleibt stehen. Jetzt hat es keinen Sinn mehr mitzulaufen. Sie sieht den beiden nach. Sie biegen ab in die Gasse, wo der Rohbau steht. Ein dreistöckiges Haus nur aus Ziegeln, ohne Türen, ohne Fenster. Irgendwer hat es einmal angefangen zu bauen und dann ist das Geld ausgegangen. Rund um das Haus wächst schon wieder Gestrüpp. Dorthin gehen sie, Mersiana weiß es. Dort ist die Schießbude. Mersiana geht langsam nach Hause. Es fängt wieder zu regnen an. Mersiana schaut vor sich auf die Straße. Da fällt ein Tropfen. Und dort fällt auch ein Tropfen. Und dort fällt wieder ein Tropfen. Und noch ein Tropfen. Und noch ein Tropfen. Und da fällt ein Tropfen. Und dort fällt ein Tropfen. Und da fällt wieder ein Tropfen. Man muss auf die Tropfen schauen. Nur auf die Tropfen.